Die blaue Blume am Bärenstein. Ein aus der Freiberger Gegend zugewanderter Bergmann schürfte vergebens in der Nähe des Michaelisstollens am Südabhang des Bärensteins nach Erz. Die Not ließ ihn auch nachts nicht zur Ruhe kommen, oft quälten ihn allerlei Träume. Doch eines Nachts träumte ihm, dass ihm ein Engel eine blaue Blume zeigte. Diese solle er pflücken und an den steil abfallenden Fels an der Südseite des Bärensteins halten. All seine Sorgen fänden dann ein Ende. Der Bergmann suchte und fand auch am nächsten Tage die Wunderblume. Voller Hoffnung ging er nun an den Fels, berührte ihn mit der blauen Blume. Da begann ein schreckliches Getöse. Der Bergmann wollte schon angstvoll fliehen, doch da tat sich der Fels auf und ein Zwerg erschien. Dieser zeigte mit der einen Hand in das Innere des Berges. Daselbst erblickte der Bergmann mächtige Silberschätze. Die andere Hand aber legte der Zwerg auf den Mund und bedeutete damit dem Bergmann, dass er über das Geschehene schweigen müsse. Daraufhin schloss sich der Felsspalt wieder und der Bergmann stand sich selbst überlassen da. Doch grub er nun fleißig an von dem Zwerg bezeichneten Stell. Dabei fand er genug Erz, um sich, seine Familie, aus der Not zu befreien. Auch reichte die Ausbeute, um für die Zukunft einige Ersparnisse zurücklegen zu können.